steigt die Arbeitslosigkeit durch die falsche Tarifpolitik des Kartells immer weiter an, so erhöht das die Sozialausgaben und damit auch die Sozialabgaben vom Lohnzettel. Der Druck auf das Tarifkartell, diese Verluste durch Lohnerhöhungen auszugleichen, steigt. Das erhöht das Preisungleichgewicht im Arbeitsmarkt und die Arbeitslosigkeit noch weiter. Eine Spirale steigender Arbeitslosigkeit, strukturell schrumpfender Wirtschaft und sozialer Ungleichheit kommt in Gang. Und das Ganze nur, weil irgendein politischer Rosttäuscher den Leuten einreden konnte, dass der angeblich so kalte Markt das nicht regeln könne. Das Gegenteil ist wahr. Je wichtiger eine Sache, desto wichtiger ist es, dass ihre Verteilung durch das effizienteste verfügbare Instrument geregelt wird. Das ist nicht der Staat, nicht ein Tarifkartell und nicht die Politik oder eine Behörde. Es ist der Markt. Legende Nummer 14. Wir brauchen doch den Staat für die Förderung von Investitionen, von Forschung und Entwicklung, sonst gibt es keinen Fortschritt. Was hat der Staat jemals erfunden außer Steuern, Entmündigung und Krieg? Und wann waren der Staat bzw. seine durch Negativauslese an die Spitze einer Pyramide der Inkompetenz gespülten Politiker jemals in der Lage, Technologie besser zu verstehen als diejenigen, welche Technologie entwickeln und Erfindungen machen? Der Staat fördert den technischen Fortschritt nicht, das hat er nie getan, außer bei der Entwicklung von Waffen und Mitteln der Zerstörung. Das liegt in seiner Natur, das ist keine Überraschung. Der Politiker geht in der Regel in die Politik, weil er es in der freien Wirtschaft bei seinem Können und seinen Begabungen nicht annähernd so weit gebracht hätte wie dort, jedenfalls bezüglich des Einkommens. Dennoch versteigt er sich zu der Anmaßung, besser als die Millionen Unternehmen und Konsumenten zu wissen, was wir in Zukunft brauchen werden. Er weiß es nicht besser als Sie und ich, er behauptet das nur. Er behauptet, dass er es besser weiß als der Markt, welche Technologie der Gewinner der Zukunft sein wird. Hayek nannte dies zu Recht eine Anmaßung des Wissens. Wenn der Staat mit Geld irgendeine Technologie fördert und damit den marktlichen Suchprozess nach der wirklich besten, zukunftsweisenden Technologie aushebelt, dann fördert er in aller Regel den Verlierer. Wer behauptet, dass der Staat bzw. die Politiker sich doch den Rat von Unternehmen und Verbänden holen und es deswegen besser wissen könnten, der verwechselt guten Rat mit Lobbyismus. Wer bei diesen Veranstaltungen auf der Matte der Ministerien steht, sind die Lobbyisten und Vertreter der Großkonzerne, die dank ihrer Form als Aktiengesellschaft selbst ein Vehikel der Bürokratie und der geistlosen Management-bei-Katzbuckeln-Philosophie sind. Bis herauskommt, dass der Politiker keinen echten Gewinner identifiziert hat, ist er schon nicht mehr im Amt oder kümmert sich um ein neues politisches Fördersteckenpferd. Zugleich behindert diese Förderung, die nur eine Subvention unter anderem Namen ist, die Technologie und die Unternehmen im nicht mehr freien Wettbewerb, die die wirklich beste Lösung anbieten. Förderung von irgendetwas durch die Politik ist immer auch Wettbewerbsverzerrung. Und last not least muss der Staat die Mittel, die er für die Förderung so großzügig verteilt, zuvor jemand anderem wegnehmen. Die Mittel, die der Staat wegnimmt, wären mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in eine Verwendung geflossen, die besser ist als die, die sich der Staat ausgesucht hat. Dieses Geld fehlt bei Forschung und Entwicklung an anderer Stelle. Aber auf dem Weg vom Wegnehmen vom Besten zum Verteilen an den Zweitbesten schrumpft es auch noch, denn die verteilende Klasse anmaßender Politiker will ja von der Differenz leben. Sie schöpft also den Rahmen ab, und zwar so dick, dass es ein Skandal ist.